Ja, okay, wenn der 18. Film rausgekommen ist, dann, aber ich habe ihn noch nicht auf Deutsch gesehen. Noch nicht? Nein, Oh, Olli, und du nennst dich Fan, ja? Was ja, war das echt wieder? mal. Er ist doch noch gar nicht draußen. Nö, alles gut, mach weiter. Wir lieben dich, Olli. Hallo und herzlich willkommen zum 86. Conancast. Heute wieder ein Themenpodcast rund um einen Manga-Band. Wie hätte man es in diesem Jahr 2015 bei der Vielzahl der Bände anders erwarten können? Und ich bespreche den Band 84 heute nicht alleine, denn mit dabei ist auch heute wieder neben mir der Stargast. Hallo Kevin. Hallo Philipp. Hallo alle anderen. Huhu. Genau, und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hi, liebe Hörer und hi, Philipp und restliches Team. Ja, schon ein sehr schöner Witz hier zu Beginn des Conancasts. Und ich begrüße noch Johannes. Hallo, Johannes. Hallihallo, liebe Zuhörer. Genau, heute wieder zu viert mit dabei. Passt ja auch, vier Fälle haben wir heute im Band 84 zu besprechen. Vorher gehen wir aber noch auf ein paar andere Sachen ein. Ihr kennt das ganze Prozedere ja. Wir besprechen zuerst die äußere Aufmachung, den Inhalt des Falls rund um die Fälle und natürlich auch die Farbseiten, die in diesem Band 84 diesmal ganz besonders mit dabei sind, aber nur in der ersten limitierten Auflage, in den zweiten, dritten, vierten, fünften und so weiter Auflagen ist es nicht mit dabei. Also wer jetzt noch nicht gekauft hat, sollte sich erst den Podcast anhören und dann aber schleunigst zum Buchhandel rennen oder bestellen. Oder über den Amazon-Shop. Ja, genau. Im Wiki-Amazon-Shop ist das auch möglich. Da kriegen wir dann noch einen Teil des Geldes ab. Das ja. ist immer sehr hilfreich. So ein paar Cent, aber die helfen uns, ja? Ja. Damit finanzieren wir uns die Zahnstocher regelmäßig, ne? Damit wir, wenn wir vor den Aufnahmen nochmal schön den Mund vorbereitet haben. Ich dachte, die Zahnstocher, die wir bei Wataru.at ans Grab legen. Ah, verstehe. Aber das ist ein anderer Fall. Das anderer war Fall und andere Zahnstocher, ja. Genau. Ja, gut. Beginnen wir mit dem Band. Da schauen wir uns zunächst das Cover an. Diesmal eine grüne Farbe, die es, glaube ich, zuletzt bei Band 78 gab. Der Mystery Train Fall, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann sogar sein, ja. Ja, ansonsten nicht viel Ungewohntes drauf. Conan steht da, wie auf jedem anderen Band auch. Und dann haben wir im Hintergrund einen Hai, der auch in dem Band eine besondere Bedeutung hat. Im japanischen Original sehen wir auch ein paar Haie im Hintergrund in einem etwas helleren Aquarium. Ja, ja, bei uns ist aber das Cover mit mehr Details bestückt. Also wir haben ja da noch eine Koralle und ein paar andere Fische und die Japaner Toll. Haben ja wirklich nur die Haie. Da hast du dir das Cover aber ganz genau angeschaut. Also das ist ja, ja. ja paar andere Fische sieht man noch. Ja, ich meine, wenn ich mir so ein Band kaufe, dann schlage ich normalerweise sofort auf und fresse den Inhalt. Gut, natürlich. Ja. Ja, aber Olli hat es gleich gesagt, bei dem Japanischen, da sind es mehrere Haie. Das sind gleich zwei, die ich da erkenne. Und ich finde, bei dem Japanischen ist der Lichteffekt besser. Ja. Das sieht so aus, als wenn von oben sozusagen Licht auf das. Ja gut, aber im Japanischen war ja auch die Farbe blau, ne? Das hat ja auch richtig gut gepasst. Ich denke, mit diesem Lichteffekt und so, bei der Farbe grün, das hätte nicht so schön ausgesehen. Ja, kann gut sein. Also, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Wie immer. Ja, genau. Ja, gut, dann haben wir vorne noch, wie immer, die Mauer. Die darf natürlich nicht fehlen. Die Mauer muss weg. Die ist Mauer. Aber trotzdem da. Gosho Aoyama-Hinweis, Egmont-Manga-Hinweis, wieder in schwarz, wie wir es seit Band, so wie noch gewohnt sind. Ich glaube, Band 75 war der erste mit dem neuen Manga. Klar. Mit dem neuen Logo von Egmont Manga, EMA. Dann zum Buchrücken, da geht die Story weiter mit Conan, der ja, wie wir schon seit zig Podcasts erwähnen, einen Tennisball ausgewichen ist, gerade so, da hat er ihn gegen den Kopf bekommen, ich weiß es schon gar nicht mehr, ist so lange her. Jetzt schielt er nach links von seiner Seite aus. Ist er nicht noch die Klappe runtergefallen? Stimmt, er ist runtergefallen, ja. Mit der doppelten Brille, die Olli ja aufgefallen ist damals. Ja, ja, genau, stimmt, Olli, ja, ja. Aber das ja. war doch noch vor dem Tennisball, oder? Ach, das war davor? Oh ja, wir sprechen schon so viele. Ja, wir greifen immer dasselbe auf. Weil er ist doch knapp dem Tennisball ausgewichen und ja, jetzt wartet man gespannt, was da noch von rechts kommt oder von links, je nachdem. Ja, werden wir ja sehen. Ich hoffe immer noch auf den Schläger. Ich hoffe, so viele Bände bekommen wir noch, dass wir wenigstens das erfahren, sonst ist Aoyama uns noch eine weitere Antwort schuldig. Ja, keine Überraschung am Buchrücken, sonst auf der Rückseite ein sehr gelungener Einleitungstext, ja, muss ich sagen. Macht auch gleich klar, worum es hier geht. Einmal der Prolog zum allerersten Band. Ein Drachensteig-Wettbewerb ist mit dabei. Eiheiberer, Amoros Vergangenheit. Und da geht es ums Heido Zentralklinikum, wo natürlich nur eingefleischte Fans den Namen auch wirklich kennen. Das war ja der Fall mit Kier, der sich damals abgespielt hat, wo die Organisation sie befreit hat. Oder das FBI Kier zurückgeschleust hat, muss man eher sagen. Ja, der Verweis auf www.manganet.de, wieder das Egmont-Logo. Wo auch wieder ein neues Gewinnspiel gestartet ist, nicht wahr? Genau, zum Conan-Krimi-Sommer. Da kann man den nächsten Band schon gewinnen, den wir im nächsten Monat dann besprechen werden. Und im Schlüsselloch ist eine ganz unbekannte Person zu sehen. Das ist nämlich Ryusuke Higo, der da diesmal zu sehen ist. Ja. Das ist ein Fußballspieler der Tokio. Nee, Big Osaka. Big Osaka. Und von dem ja auch Eiheiberer ein großer Fan ist. Ja. Man muss sagen, damals, als der Band in Japan erschienen ist, hatten sich viele auch darüber gefreut, dass er drin war. Denn der Band ist damals passend zur Weltmeisterschaft 2014 erschienen, wo ja Deutschland Weltmeister wurde, wie sich vielleicht einige erinnern. Und damals hat das auch dann gut gepasst. Und in Deutschland ist es jetzt natürlich bis ungünstig, ein Jahr später. Okay. Ja, was will man denn machen? Die Weltmeisterschaft der Frauen war jetzt gerade, das kann man vielleicht ein bisschen als Alibi nehmen. Ist ja auch knapp ein Jahr her, ne? Ja, ein Jahr ist es jetzt schon her. Ziemlich genau, ja. Ja. Also passt alles. EMA gut gemacht. Ja. Dann fangen wir wie immer an mit den einleitenden Worten von Gosho Aoyama, die wir diesmal ein wenig suchen müssen. Ja, denn fast ausleitend, nicht wahr? Ja, ausleiten passt eher. Am Ende des Bandes finden wir die diesmal vor dem Detektivlexikon sortiert. Also EMA hat da ein bisschen was durcheinander gebracht. Eben wegen der Farbseiten, die am Anfang im Band drin waren. Musste ein bisschen was umgeschoben und umdisponiert werden. Ja, ich hoffe, es wird nicht der Standard, den sie jetzt in Zukunft einsetzen. Aber davon gehe ich auch nicht aus. Ich meine nicht, sonst müssten sie ja mehr Farbseiten machen. Das sind ja bisher keine geplant, ne? Nee, in Japan gibt's ja auch keine. Wie Aoyama auch im einleitenden Kommentar sagt, dass er auf besonderen Wunsch hin Farbseiten genehmigt bekam zum 20-jährigen Jubiläum der Serie Detektiv Conan, die damals in Japan war. 1994, wie gesagt, gestartet und dann 2014 das 20-jährige Jubiläum. Da gab's dann die Farbseiten, die wir vorne sehen. Und zum 40-jährigen gibt's dann das Aufklappbilderbuch. Wie bei den Kindlein Conan. Ja. Also ich finde es halt komisch, ne, dass Gosho Aoyama nach 84 Bänden erstmal fetteln muss, einmal Farbseiten abgedruckt zu bekommen. Also ich meine, hallo, Gosho Aoyama, Detektiv Conan, wenn er sagt, er will Farbseiten, hat es zu heißen, ja, mein Herr, und nicht, ist zu teuer. Naja, aber er hat sie reinbekommen und wir haben sie bekommen. Das ist eine Menge wert und das sollten wir auch wertschätzen. Ja. Gut, dann haben wir noch ganz hinten, neben der Werbung, auf die wir wie gewohnt am Ende des Podcasts eingehen. Ich meine, wir können sie auch jetzt kurz abhandeln. Einmal die Detective Conan Special Romance Edition hinten Werbung. Kaito Kid Treasured Edition mit dem altbekannten Fehler. Kaito Koruba. Tokage ist hier noch Werbung, kenne ich gar nicht. Bloody Magic, ein deutscher Manga. Und die Inuyasha New Edition. Sehr empfehlenswert übrigens. Und dann haben wir hinten noch das Impressum mit den altbekannten Charakteren, die an dem Conan-Band mitgewirkt haben. Josef Schanel, Matthias Wissnet waren zuständig für die Übersetzung. Vielen Dank. Steffen Hautog als verantwortlicher Redakteur. Vielen Dank. Claudia V. Philhauer. Vielen Dank. Für die Gestaltung. Dank. Und Theresa Lindenstruth für die Koordination. Ja, wie geht das? Und dafür bekommst du von mir noch eine Rose irgendwann. Genau. Gut koordiniert. Eine weiße, sodass dann Kasua ermittelt, oder wie war das damals? Ja, auch ein alter Conan-Fall. Gar nicht mal so alt. Ja, gut, dann der Jobschild hinten noch und jetzt können wir endlich anfangen und den Band von vorne aufblättern. Nein. Mensch. So, und was sehen wir denn vorne, wenn wir aufblättern? Es geht los. Ja, komisch, ne? Ohne irgendwie Inhaltsverzeichnis oder so. Erstmal Farbseiten. Bäm, Farbseiten. Ja, und zwar die ersten zu Fall 1. Genau, der scharlachrote Detektiv. Also wirklich sehr schöne Farbseiten, muss man auf jeden Fall sagen. Wunderschön. Ja, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, es sind andere Farbseiten als in der Kaito Kid Treasured Edition. Richtig. Kein kleines Papier, normale, wie Philipp vorhin sagte, normale Pappe wurde hier verwendet, aber hübsche Pappe. Also kann man wirklich nehmen, kann man ansehen. Blütenweiß, anders als die anderen Seiten. Schön. Ja, also wirklich, wirklich sehr wundervoll. Detective Conan in Farbe zu sehen, ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, und außer man schaut in Anime natürlich. Ja, aber im Manga und das vor sich zu haben und alles ganz genau genießen zu können, ist ja schon was Besonderes, sage ich mal. Ja. Ja, dann haben wir noch den Hinweis nach den drei Farbseiten auf das 20-jährige Jubiläum von Detective Conan. Da ist Conan nochmal mit Shinichi im Sherlock-Holmes-Sessel zu sehen. Ja, und dann das alternative Cover mit Shinichi, der Conan wie gewohnt auf seinem Tablet nach oben rausschieben will. Wieder mal, kennen wir schon seit zig Bänden, das alternative Cover. Ich finde ja bei dem 20-jährigen Jubiläumsbild die zwei im Conan-Stil sehr interessant. Ja, sehr nett. Haare und Brille, ne? Ja. Wobei man da sagen muss, 20 steht ja nicht weiter daneben, da muss man ja schon wissen, dass es 20 Jahre Detektiv Conan sind. Ohne... Ja, 20. 20 ja, Detektiv Conan steht da unten, ja dann. Ja, was soll das heißen? Wenn du vorher das einleitende Wort von Aoyama gelesen hast, dann weißt du das. Ja, schon, ja. wenn. Vorher. Also das Wort Jubiläum hätte man ruhig reinmachen können oder so. Oder Jahre, ja. In Japan ist ja Anniversary zu sehen an der Stelle. Das hat man in Deutschland aber rausgenommen. Ich weiß nicht warum. Also Anniversary verstehen wir ja auch. Jubiläum, ne? Ja. Hätte man ruhig drin lassen können. Ich meine, in Deutschland ist es ja bekannt, dass wir englische Sprache sehr gut mächtig sind, im Gegensatz zu Franzosen und richtig. Japanern auch, wie man am London-Fall sehen kann. Da ist Englisch auch manchmal ein bisschen fehlerhaft, soweit ich das dann aus meiner Sicht beurteilen kann. Bin leider kein Engländer oder Amerikaner, da müssen wir James Black fragen. Oder André Camel. Genau, den treffen wir heute auch noch später im Band. Was bisher geschah, wie immer der gleiche Text, Inhalt, die 11 Kapitel dort. Ja, auch keine große Überraschung, wenn man den Band schon gelesen hat, wie die Kapitel heißen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt zum Inhalt über und besprechen den ersten Fall rund um Shinichi Kudo, der ja schon im letzten Band 83 startete. Da könnt ihr auch gerne in den Podcast reinhören. Conancast 83 zu Band 83, das weiß ich zufälligerweise mal. Uhu. Und ja, dann sage ich, bitteschön Kevin, darfst du gerne den Fall vorstellen. Ja, sehr gerne. Nämlich geht es so weiter im Welker-Aquarium. Die Leiche wurde gefunden, wurde entdeckt. Shinichi fallen in den Farbseiten auch auf, dass es riecht, nämlich nach Eisen. Ja, danke, nach Eisen. Und das konnte er erkennen, weil er ja ein echter Detektiv ist, wie ein Hai. Ja. Und so geht's noch weiter. Mercury taucht auf am Tatort. Es wird ermittelt und tatsächlich können dann aufgrund des Telefons, glaube ich, drei Tatverdächtige gefunden werden. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Natürlich meint jeder unschuldig zu sein. Allerdings gibt es dann doch noch einen Täter, wie sich herausstellen soll. Echt? Gibt's ja gar nicht. Ja, gibt's gar nicht, ne? Aber doch, diesmal schon. Und ausnahmsweise. Ja, alle drei haben gefilmt. Und da findet sich dann auch schon die Lösung des Falles. Denn die befinden sich tatsächlich in den Aufnahmen des jeweiligen Täters, des eigentlichen. Und auch ran fallen ein paar Einheiten auf, die Shinichi nutzen kann, um den eigentlichen Tathergang zu lösen. Zu genau möchte ich da gar nicht drauf eingehen. Wichtig ist, dass Shinichi gewohnt souverän handelt. Es ist zwar der Prolog zum ersten Band und damit ja eigentlich noch eine Zeit, an der Shinichi, ja, er war ja schon bekannt, hat ja von Mercury schon viel Lob erhalten. Allerdings wundert es mich trotzdem, dass er hier schon von Lenkerei wie ein echter Polizeihelfer oder so behandelt wird. Das deutet ja auch auf seine Kombinationskarte hin, die auch immer weiter ausgeführt und erwähnt wird. Ja, das Rätsel wird schnell gefunden, geht ja wie gesagt am Handy, am Smartphone ist es zu finden. Ja, das Motiv ist diesmal etwas anders, sag ich mal so. Das Ende ist auch etwas anders, apropos anders. Es ist sogar etwas lustig, muss ich sagen. Fast ein bisschen unnötig lustig, aber man kann es sich ruhig geben. Tja, der wahre Täter, den verraten wir natürlich nicht. Das wahre Ende verraten wir natürlich nicht. Und das, was uns so lustig auffiel am Ende, verraten wir natürlich auch nicht. Wir verraten gar nichts. Wir verraten aber die Bewertung, nicht wahr? Genau, ja. Also ich muss sagen, ich fand den Fall sehr, sehr gelungen. Also Shinichi ist ja immer was anderes, wenn er mal auftaucht. Das ist ja was Besonderes, muss man sagen. Er hat mir sehr gut gefallen. Auch, dass er gewohnt souverän agiert, wie Kevin schon sagte, dass er einfach Shinichi-typisch handelt. Ja, genau. Er muss sich nicht verstecken oder hinter Kokoro irgendwelche dummen Hinweise machen. Er sagt, was er denkt und alle hören ihm zu. Lange nicht mehr gesehen, ja, und genau, gelesen. Ich fand es auch schön, dass es der Prolog zum ersten Fall ist, also zum Serienbeginn eigentlich, ist ja der Prolog, wie auch schon auf der Rückseite des Bandes steht. Hat mir sehr gut gefallen. Ein bisschen unnötig fand ich dann doch das Ende, muss ich sagen. Also ein bisschen, Kevin sagt es schon, übertrieben witzig. War ein bisschen unnötig. Der Trick war ganz okay, also der Fall an sich auch. Aber ich möchte trotzdem nicht zur Höchstbewertung gehen, sondern bleibe bei 4 von 5 Haifischbecken. Die darf ich auch, glaube ich, durchaus geben. Also gut, ja. Auch ich möchte jetzt ungern die Höchstbewertung geben, auch wenn sie schon beinahe gerechtfertigt wäre. Alleine das Kapitel hat ja Shinichi und zweitens, das Kapitel hat Farbs halt. Aber nein, 4 von 5. Ja, du hast gesagt Haifischbecken, dann sage ich Korallenriffs. Ja, und ich sage 4 von 5 Smartphones. Ja, es ist einfach schön, einen Fall mit Shinichi zu haben, der ganz im Stile von Holmes handelt und seine Schlussfolgerungen durch Beobachtungen zieht, die normale Menschen nicht unbedingt sehen, und die Farbseiten sind toll und auch so die Kommunikation zwischen Ran und Shinichi, so ihre Beziehung wird so ein bisschen wieder gezeigt, und also daher fand ich auch das am Ende ganz nett wieder zwischen den beiden. Und ja, und dann im Prinzip interessant, dass es dann sozusagen danach, nach dem Fall, dann in den Vergnügungspark geht. Genau. Allerdings hätte ich mir gerne etwas mehr Prolog gewünscht. Also nicht nur einen Fall, der in der Vergangenheit spielt, auch etwas mehr über Schnitzchen und Ran. Und nicht nur, dass sie jetzt dorthin gehen, wo Band 1 anfängt. Das war mir zu wenig. Ja, nee, also, ich fand, ja. Ja, bitte? Ja, ich fand's eigentlich genau richtig. Das war so nochmal ein kleiner Hinweis und ein kleiner Leckerbissen. Und dann wusste man ja, jetzt geht's erst richtig los. Das fand ich gar nicht schlecht. Ja, also bei Aoyama ist es ja immer so, man erwartet sich so viel von auch von Organisationsfällen und so weiter, dass die Rätsel aufgeklärt werden. Und es kommt immer so wenig. Also auch in diesem Fall, der Prolog ist ja da, kann man schon zufrieden sein. Und es geht ja immer in jedem Fall um einen Fall. Das ist ja üblich. Ja, also, aber du hast mir auch erzählt, der Fall wurde ja in Japan ganz besonders beworben, ne? Ja, als genau. Prolog. Und ich habe hier vor allem einen Fall vor mir, einen ganz normalen Fall, in dem einfach ein Shinichi drin ist. Ja, das stimmt. Im Band kommt das natürlich nicht so rüber. In der Shonen Sunday war das dann was anderes, okay, als es da veröffentlicht wurde. Gut. Wenn da nach und nach die Kapitel kommen. Hier in diesem Fall liest man es einfach so flüssig durch, wie es bei allen anderen Kapiteln und Fällen ja auch der Fall ist. Naja. Stimmt. Also wenn ich noch zu meiner Bewertung kommen kann. Sehr gerne, ja klar. Ich fand den Fall auch gut. Was ich besonders gut fand und mal was anderes, war das Motiv vom Täter. Das war halt sowas, das hatte man bis dahin noch nicht. Das hat mir gut gefallen. Und generell kann ich mich da anschließen, was ihr gesagt habt mit der Beziehung zu Ran und Shinichi, dass die thematisiert wird. Das fand ich einfach gut. Und da gebe ich auch 4 von 5 roten Jacken, wie man auf den Farbseiten sieht, ja, und auf dem Cover. Und auf den Schwarz-Weiß-Seiten. Ach nee. Ja, da nicht. Ja. Gut, dann kommen wir weiter zum nächsten Fall, zum Drachensteigen-Wettbewerb. Das ist wie wieder mal ein typischer Detective Boys Fall, den ich euch näher vorstellen möchte. Es beginnt damit, dass die Detective Boys beschließen, mit Professor Agasa an einem Drachensteigen-Wettbewerb teilzunehmen. Was, wie soll das auch anders sein bei dem Titel? Und da haben sie auch sehr tollen Drachen dafür gebastelt, mit einer tollen Schleife unten dran, oder wie nennt man das? Schleife in der Schwanz? Schweif, wie auch immer. Dann sind sie, was noch sehr interessant ist, auf dem Weg zu dem Wettbewerb eben, der am Temuzu-Fluss, der Fluss, der in Detective Conan ja durch Tokio fließt, da findet der Wettbewerb statt. Und auf dem Weg dorthin im Agasas VW Käfer, da hört Ai ein besonderes Musikstück, wo dann die anderen Detective Boys wissen wollen, oh, welches ist denn das? Aber Ai bleibt hart und will dann von Conan später, dass er es mit seinen detektivischen Grips herausfindet, was Ai denn für ein Musikstück hört, und nimmt ihn da ein bisschen auf die Schippe. Fand ich sehr amüsant, so eine kleine Nebenstory hier noch. Aber eigentlich geht es dann ja um den Originalfall, der dann kurz darauf kommt, sage ich mal. Es werden ein paar andere vorgestellt, die auch am Drachensteigen-Wettbewerb teilnehmen. Und ja, einer von denen stürzt dann, wie es sein muss, in den Temuzu-Fluss und wird bewusstlos, damit er natürlich später nicht sagen kann, der und der Täter war's, wird ins Krankenhaus eingeliefert, und drei Verdächtige sind dann da, die den Mann in den Fluss gestürzt haben könnten durch irgendwelche Anweisungen oder wie auch immer. Nämlich ist es einmal so, dass der ein Verdächtiger hält die Leine von dem Drachen, den der Mann oder das Opfer nach hinten tragen wollte und könnte deswegen verdächtig gewesen sein. Ein anderer hat kurz vorher noch mit dem Opfer gesprochen. Und aber nicht nur gesprochen, ne? Da waren schon eindeutige Worte. Ja, eine kleine Auseinandersetzung war da, kann man so sagen, mit einem etwas korpulenteren Mann. Und dann gab es noch seine Frau, meine ich, war das doch, die mit ihm telefoniert hat, während des Tatvorgangs, als er in den Fluss gefallen ist, haben die Telefonkontakt gehabt. Und da geht es jetzt eben darum, wer das Opfer, wie auch immer, da in den Fluss gestürzt haben könnte, denn ein Unfall war es nicht, wie Conan gleich feststellt, da die Absperrung, die da eigentlich das Hineinfallen in den Fluss verhindern sollte, durchgerissen wurde oder anders befestigt wurde, wie auch immer, das ist ja auch mehr irrelevant. Ja, dann tauchen eben Takagi und Megure auf, die Detective Boys ermitteln und wollen dann den Täter herausfinden. Und natürlich auch, was denn Ai für Musik gehört hat. Das nimmt dann noch eine dramatische Wendung, eine kleine Side-Story, die ich sehr, sehr schön fand. Und auch den eigentlichen Fall fand ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich hatte den Fall damals als einen der wenigen Fälle in letzter Zeit noch nicht im japanischen Original gelesen und auch die japanischen Episoden dazu nicht gesehen. Und war deswegen sehr gespannt auf diesen Fall, den ich jetzt im deutschen Original das erste Mal gelesen habe. Deutsch Original ist es ja nicht, deutsche Übersetzung. War doch sehr angetan und möchte gerne 4 von 5 Drachen dafür vergeben. Denn es hat mir sehr gut gefallen, der Humor war da. Es war mal vielleicht etwas anderes, nicht der typische Mord, sondern mal so ein ins Fluss fallen, etwas harmloseres. Detective Boys mit dabei, ja. Hat alles, was so ein Detective Boys Fall braucht. Aber war natürlich nicht der Kracher, wo ich jetzt sag, Mensch, den hole ich mir in 3 Jahren nochmal raus und lese den Fall nochmal. Das sind wahrscheinlich eher die nächsten Fälle, zu denen wir dann gleich noch kommen werden. Aber erstmal bei dem Drachensteigen-Wettbewerb. Was sagt ihr zu dem Fall? Ja, also ich muss ja sagen, ich habe die Anime-Episoden damals gesehen, war damals nicht so angetan von dem Fall und hatte dementsprechend schon eine kleine Vorahnung-Gefühl. Aber ich muss sagen, bisschen Spoiler, ne? Es hat sich eigentlich ins Gegenteil gekehrt. Also es hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht, den Fall zu lesen, als ihn damals zu schauen. Ich fand, das ging wesentlich flüssiger von der Hand und ja, war einfach auch interessanter im Manga. Also von daher, hat jetzt nicht, war jetzt nicht so herausragend, war aber auch nicht schlecht und die beiden Stories sind interessant und ja, wie wurde so schön auch irgendwo genannt, Conan erweckt in diesem Fall das Sharingan. Das können jetzt wahrscheinlich nur die Naruto-Fans verstehen. Ich kann dann mit dem Gefühl leben und vergebe guten Gewissens um 3 von 5 Drachenschnüren. Also ich habe ja erst den Manga gelesen, dann später den Fall angeschaut bei Crunchyroll. Crunchyroll? Ja, genau, Philipp. Ich muss sagen, der war schlecht. Die Episoden waren grauenhaft. Die Doppelfolge, schlimm. Der Fall war gut. Was mich neugierig machte, ich dachte ja, Ei hört vielleicht die Dateien von ihrer Mutter. Dachte ich auch zuerst, ganz kurz. Aber im Anime hört man Ei summen. Und dann war mir klar, ach nee, es ist ja wirklich nur ein dummes Lied. Und dann war ich echt, enttäuscht. Also bitte. Ah, Mann. Da war ich echt sauer ein bisschen. Aber es geht ja um die Story, wie Conan denn herausfinden will. Ja, das war ja auch cool gemacht, aber ja. Ich wollte im Anime, ich dachte, und dann war da nur eine Enttäuschung. Was ich hier noch schön fand mit Conan, er war ja wirklich sehr ehrlich darauf, herauszufinden, was einer hört, und ihm war ja am Ende jenes Mittelrechner, und ich dachte, wow, war sehr lustig. Ansonsten, ich wollte noch irgendwas anderes sagen, aber ist nicht so wichtig. Es war ein solider Fall. 3 Sterne bekommt er von mir. Ne, 3 Planschbecken nehme ich, jawohl. Nicht 4? Nein, 3. Schade. 3 von 3, dann liegt es auch bei voller Punktzahl. Ich muss mich da Kevin anschließen, weil der Fall. Der 18. Film war super, kann ich schon mal sagen. Der Fluss, Fall. War nicht so mein Fall. Ja, okay. Cool. Bist nicht drauf reingefallen, ne? Nein. Also ich muss sagen, diese Story um Ai Haiwa war ganz interessant. Aber das war's Beste. Eigentlich. War's dann. Ja, es war das Beste. Und es ist dann halt schade, wenn der Fall so in den Hintergrund rückt. Und er war halt, sag ich mal, Realismus. Ich weiß nicht. Ich fand diese Umsetzung des Falls fand ich einfach schlecht. Also diese Art, wie die Person da in den Fluss gefallen ist und so. Das fand ich alles nicht sehr schlüssig. Das war im Anime sehr schlecht. Ja. Das sah ja aus wie so animiert von einem, ich will es nicht sagen. Vielleicht gebe ich hier 4 von 5, weil ich den Anime nicht kenne. Das ist ja auch mal was. Das kann sein, ja. Ja, stimmt. Ich kenne den Anime auch und ich fand es nicht so. Habt ihr alle 3 von 5 gegeben? Auch Olli? Oder ja, wie viel hattest du? Ich habe aber gute 3 von 5 gegeben. Ja, da können wir auch fast auf zu 4 gehen, oder nicht? Nein, ja, alles gut. Wir haben ja, ich bin gern der Außenseiter. Alles wunderbar. Genau, dann machen wir weiter mit dem nächsten Fall. Nach den Detective Boys geht es mal wieder etwas mit der Haupthandlung voran, kann man ja fast sagen. Es geht nämlich ins Heido Zentralklinikum zu einer mörderischen Teegesellschaft. Und was es damit auf sich hat, das wird uns Johannes jetzt sagen. Richtig. Und der Fall fängt schon mal ganz kurios an. Nämlich mit einem freudig lachenden Kogoro Mori. Und der freut sich nämlich aus dem Grund, dass er mal was gewonnen hat. Das ist ja schon sehr verdächtig. Er hat beim Pachinko-Spielen tatsächlich was gewonnen. Aber der Schock kommt gleich. Er findet einen Brief. Und dort erfährt er dann, dass seine Frau Eri im Krankenhaus ist. Das schockt ihn natürlich sehr. Und er begibt sich direkt auf den Weg dorthin. Und Glück im Unglück, seiner Frau geht es wieder besser. Die Notoperation ist gut verlaufen, hatte, glaube ich, einen Blinddarmentzündung. Und, akute Appendizitis, ja. Genau das. Und zufälligerweise treffen sie dann jemanden, nämlich niemanden geringeren als Bourbon. Wie Conan schockiert feststellt. Und ich dachte, jetzt kommt Professor Agassa. Oder der Boss, ja. Agassa ist ja der Boss. Ah ja, schon. Ja, genau. Ja, und Bourbon stellt einige Fragen an das Krankenhauspersonal und die Patienten, nämlich nach jemandem, einem Charakter, der jedem Conan-Fan bekannt sein sollte, Rikumichi Kusuda. Den Namen sollte man auf jeden Fall schon mal gehört haben und unbedingt mit dem Heido Zentralklinikum in Verbindung bringen. Wer es nicht kennt, sollte sich Band 58, 59 kaufen. Oder 58 reicht schon. Da hat er einen glanzvollen Auftritt, der dann am Ende nicht ganz so schön endet, sage ich mal so. Wie es bei der Geschichte von üblich ist. Oder die Special Black Edition, ja. Stimmt, da ist auch drin. Ja. Noch empfehlenswerter, 6 Euro ist ein bisschen günstiger als bei 58. Und wie sollte es auch anders sein? Man erfährt noch eine Hintergrundinformation, beziehungsweise Conan und der Leser erfährt sie. Und es kommt zu einem Fall. Und zwar ist dort eine nette Teegesellschaft, die sich trifft, fröhlich, lachend, trinken ein paar Damen, 4 Stück an der Zahl, ihren Tee. Und plötzlich der Schrei und eine Dame fällt tot um. Bam. Tja. Und die Detektive Conan, Kogoro und Amuro ermitteln natürlich direkt zusammen mit Megure und Takagi, wie denn der Mord passiert sein könnte, was es mit dem Tee auf sich hat, der spielt ja eine ganz zentrale Rolle, und wie denn das Opfer gestorben sein könnte. Und wir haben natürlich auch wie immer drei Verdächtige, nämlich die, die in dem Zimmer waren, als die Tat passiert ist. Und dort wird dann dementsprechend ermittelt. Ja. Also, ich möchte kurz was anderes sagen. Ich weiß ja nicht, wie, also, es weiß ja niemand von uns so richtig, wie die Zeitrechnung beim Conan ist, aber ich wäre niemals so dumm und würde Patienten befragen. Also, was denken der sich? Sind die alle monatelang im Krankenhaus? So krank kann doch kein Japaner sein. Also, tut mir ja leid. Und wenn doch, dann wären sie schon tot. Also, Ja, die Zeitrechnung ist ja, wie gesagt, sehr komisch. ja. Man muss sich einfach vorstellen, es ist 2 Tage danach maximal und dann ist Zwei gut. Tage. Ja, gefühlt schon. Also denkt Aoyama sich wahrscheinlich, oder? Also sehe ich jedenfalls so. Ja, also eine Woche wird es vielleicht schon gewesen sein. Ja, meinetwegen auch das. 2 Tage, Ja. eine Woche. Ja. Ja. Ja. Bei uns ist es ja schon paar Und Jährchen her, dass es ja, die passiert leben ist. ja länger krank sind, so 3 bis 4 Wochen. Also man liegt ja nicht im Krankenhaus, wenn man nur eine Erkältung hat. Also man liegt ja schon. Nein. Nee, du nicht? Die Kosten spare ich mir dann lieber. Olli kennt sich aus, ja? Ja, man Ja, liegt auch 10 im Euro pro Nacht, Krankenhaus ne? mit Halsverletzung oder so, ja. Ja, hatten wir ja in dem Krankenhausfall damals auch. Einer hatte ja die Halsverletzung, weswegen der sich nicht bücken konnte oder irgendwas anderes noch. Ah Na, ne, der konnte nicht das was trinken, ne? genau, die Getränke komplett austrinken. Oh, schon lange her der Fall, muss ich mal wieder lesen in der Special Black Edition. Ja, 590 Euro. Im Wikishop. Ja. Gleich bestellen. Tja, um mal wieder auf den Fall zu kommen und eine Ja. Bewertung. Das ist natürlich ein sehr spannender Fall. Es ist irgendwie ein Auftaktfall zu einem Auftaktfall, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja, so kann man es sagen. Ja, und man erfährt ein paar Hintergrundinformationen. Interessant ist auch, na, das will ich nicht spoilern, aber gerade zu Bourbon, als in der Kindheit oder so, da gibt es so eine kleine Information. Das fand ich ganz interessant. Und sollte man auf jeden Fall gelesen haben, wenn man den Auftakt vom Auftaktfall, ja, den braucht man irgendwie. Ja, also Deswegen würde ich irgendwie sagen, verwirrend. ja, deswegen würde ich sagen, ich gebe 4 von 5 Teetassen. Und es hat mir, ich fand es irgendwie ein bisschen schade, dass hier keine Farbseiten waren. Ich meine, es ging hier um farbigen Tee und da hätte sich das ja mal angeboten, aber nein. Man muss dann ungefähr gucken, Nicht ja, wir haben hier schlecht. bräunlichen, blauen und gelben und roten Tee und ja, okay, ich sehe hier nur schwarz, dunkelgrau, hellgrau. Ja, man kann es natürlich lesen, aber es fand ich ein bisschen schade und das fand ich im Anime, fand ich den Fall wesentlich besser dargestellt. Das fand ich sehr cool. Das Ja. fand ich sehr gut. Also was hier auf jeden Fall sehr lesenswert ist, ist ja die Szene von Bourbons Kindheit. Die ist Ja. sehr interessant und sehr bietet sehr viel Raum für Spekulationen, die bei uns im Conan-Forum unter conanforum.org auch schon losgehen und losgetreten wurden. Also da geht's wirklich ab. Und ja, was ich zum eigentlichen Fall sagen muss, ich fand es sehr interessant. Auch der Trick war einleuchtend. Auch wenn ich es noch Ja. nicht überprüft habe, muss ich irgendwann mal machen, wenn ich genug Tee zur Hand habe. Und genug Und eine Natron, ja. Zitrone. Ja, Ja. genau, jetzt hast du schon alles verraten. Ja, sonst an sich der Fall sehr interessant mit Bourbon, dass er Ermittlungen anstellt. Conan hatte ja diesbezüglich auch eine direkte Vermutung. An sich der Fall ganz okay. Wie gesagt, mit den Farben ein bisschen schwierig. Ansonsten solide. Also ich denke mal, hier kann man auch zu 3. Bis, ich würde sogar Was? sagen, wegen der guten Einleitung mit Kogoro und Eri gebe ich auch mal hier 4 von 5 Pachinko-Kugeln, die ja Kogoro zwischen den Schnürsenkeln lagen. Ich gebe 3 und eine zerbrochene Teetasse, also 3,5. Ja. Nur 3,5. Ja. Ich gebe auch, ja, was gebe ich denn? Ich gebe auch, ja, ich bin ehrlich gesagt etwas unschlüssig noch, also. Ein oder fünf? Nein. Wo hakst du? Ja, genau. Nein, also ich gebe auch 4 von 5 Tetersen. Hat das schon jemand vergeben? Nein? Ja, ich. Gut. Eine zerbrochene von Kevin. Ach so, eine zerbrochene. Ja, ich gebe 4 von 5 ganze Teetassen. Was? Weil und eine zerbrochene? Genau, weil ich finde, in dem Fall ist überhaupt nichts Zerbrochenes. Man erfährt sehr viel Details auch über Amuro und die Kindheitsszene wird, denke ich mal, noch eine sehr wichtige Rolle spielen und auch wie der Mord begangen wurde, ist alles nachvollziehbar und ja, also auf jeden Fall sehr lesenswert, der Fall. Und dann eben auch am Anfang die Einleitung mit Kokoro und Eri, also es ist alles dabei, ja. Ich fand das vor allem mit Amuros Spitznamen sehr interessant. Ich meine, welches Kind würde in Deutschland vor dem Fahrstuhl stehen und laut zählen 3, 2, 1, 0 oder was auch immer. Also das kann ja auch Englisch zählen. 3 ist ja... Ja, aber das Kind ist doch schon etwas kleiner und ich weiß auch nicht, wie es in Japan war. Vielleicht war es ja ein englisches Kind. Sagen, ja. In Japan haben sie ja die japanischen Zahlen ja gezählt. Aber 0 kommt vor im Japanischen. Ist 0 auch japanisch für 0? Ja, 0 heißt im Japanischen auch 0. Dann ist okay. Ja, also dann es ist gibt auch Ray für 0, aber 0 ist halt Bezeichnung, mit der eigentlich alle was anfangen können. Ja, okay, dann nehme ich das zurück. Im Deutschen zwar ein bisschen komisch, aber originalgetreu ist es ja dann. Ja, natürlich muss man dann, man hätte ja nicht 0 nennen können, das wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Ja. Also, dann 0, hätte 0, doppel 0. Gesagt, in Anlehnung an den London-Fall, Love ist 0. Und dann wäre es da wieder, so ist schon ordentlich. Amuro ist 0. Ja, Amuro war... 0 ist der Anfang von allem. Ja, genau. Kommt alles zusammen. Amuro, der Tennisspieler, da gab es ja auch mal den einen Fall. Genau, es kommt alles zusammen. Ja, der Detective Conan ist ein Kreislauf. Der ewige Kreis des Lebens. Ja, gut, dann haben wir alle bewertet, ne? Dann haben wir noch einen Fall vor uns. Das letzte Puzzlestück oder Puzzlestück. Und ich habe das letzte Einhorn. Das Mann. Letzte, ja. Ich bin ja völlig verwirrt. Der letzte Mohikaner. den Fall wird uns jetzt Olli vorstellen. Ja, bitteschön. Ja, es geht um das letzte Puzzlestück. Nein, fangen wir mal ganz von vorne an. Wir beginnen in der Heido-Grundschule. Und treffen auf eine Lehrerin, die gerade Antwortbögen korrigiert und mit Jody telefoniert. Dann in der nächsten Szene sehen wir halt, wir erfahren so ein bisschen über die beiden, wer die Lehrerin ist und woher sie Jody kennt. Und dann gibt Jody das Handy an Agent Camel weiter, der nämlich direkt neben ihr steht. Camel. Ja, oder Campbell, wie man es sagen möchte, jedem sei es freigestellt. Es gab in Deutschland noch keine Sprachbetonung des Namens. Ja, okay, wenn der 18. Film rausgekommen ist, dann aber. Ich habe ihn noch nicht auf Deutsch gesehen. Naja, machen wir mal. Ja. Olli, und du nennst dich Fan, ja? Was ja, soll das echt hier? Mal. Findest du noch gar nicht draußen. Ne, alles gut, mach weiter. Wir lieben dich, Olli. Jo, machen wir mal weiter. Es wird nämlich spannend, weil nämlich in der nächsten Szene sehen wir Amuros Wagen und dort drin sitzen Amuro und Wermut und Amuro hat auf seinem Smartphone ein Bild dieser Lehrerin, mit der Jody telefoniert hat. Ja, wir erfahren, dass sie ihn engagiert hat, das erfahren wir noch gar nicht. Das erfahren wir später, dass sie ihn engagiert hat, um einen Stalker zu finden. Kann ich aber schon mal verraten. Und das ist ja nett. Dann sehen wir aber plötzlich, wie die Lehrerin bewusstlos unterhalb einer Treppe von einem Park liegt und Amuro sieht den Täter, die Silhouette des Täters und der Täter rennt weg. Dann befinden wir uns plötzlich in der Grundschule von Conan. Und man sieht nur, wie Conan zum Auto von Jody läuft, dem Mercedes. Und dann erzählt Conan Jody halt über Bourbon, dass er Eriko Michikuso da im Krankenhaus gesucht hat, was wir im letzten Fall gelesen haben. Und dann wird plötzlich Jody angerufen und von der Polizei, Megure und Takagi rufen sie an und bestehen sie halt zum Tatort, weil jetzt halt rausgefunden wird, dass die Lehrerin gestürzt wurde von der Treppe und deshalb, ja, wird jetzt Jody zum Tatort bestellt und Kamel auch, weil die Polizei natürlich alle Personen aufsucht, mit der die Lehrerin Kontakt gehabt hat. Ja, es ergibt sich dann in den Ermittlungen, wo die Lehrerin sozusagen überfallen wurde, dass es halt nicht am Park war, sondern in der Grundschule, wo sie gearbeitet hat. Dann fahren sie dorthin und treffen dort auf drei Lehrer. Auf die Lehrer treffen sie, ja, aber sie treffen auf einen Lehrer, der mit der Lehrerin sozusagen ein bisschen mehr zu tun hatte, und zwei Eltern, mit denen war sie am Abend noch verabredet. Und ja, es ist jetzt halt die Frage, wer von den dreien war es, der sie angegriffen hat, denn einer davon wird es gewesen sein, wie es in Conan so ist. Und dann kommt noch die ganz große Überraschung, dass plötzlich Amuro dort auftaucht. Und er erfährt, dass Jody und Kamel vom FBI sind. Ja, das ergibt ein paar sehr interessante Szenen zwischen ihm und dem FBI, ja. Und ja, da können wir gespannt sein, wie es weitergeht. Kamel kann manchmal beinahe in Garage teilweise, ne? Ja, also da möchte ich jetzt auch gar nichts mehr verraten, sondern euch voll und ganz dem Lesegenuss überlassen und euch eure eigenen Eindrücke von Bourbon, dem FBI, dem Fall sammeln lassen. Und ja, ich gehe direkt mal zur Bewertung über. Und ja, man muss sagen, der Fall ist noch nicht am Ende, wie wir schon in der Einleitung gelesen haben. Es ist der Auftakt des, nee, nicht der Auftakt des Auftakt, jedenfalls ein Auftaktfall, und es geht noch weiter. Das letzte Kapitel heißt ja ein Prolog in Scharlachrot. Da kann man ja schon ein bisschen reininterpretieren, wie auch immer man das möchte. Was anderem, auf jeden Fall, ja, bin ich schon mal sehr angetan von dem Fall, weil es ist einfach super, dass zu dem normalen Fall halt noch Jody, Kamel und Bourbon aufeinandertreffen. Also wir haben viele Parteien hier und ja, da bin ich ganz gespannt. Es wird bestimmt da noch irgendwie was richtig Großes kommen. Und ja, ich vergebe einfach schon mal ganz beruhigt 5 von 5 Antwortbögen. Ja, ich vergebe 5 plus 5 gleich 5. Also, na, passt ja nicht die Rechnung, aber 5 vergebe ich auch in diesem Fall. 5 von 5, ja, was vergibt man? Kringeln oder Haken? Na, eher Kringel. Also ich fand's auch genial. Ich kannte den Fall noch aus dem japanischen Original, hab die ganze Zeit auch gewusst, worauf ich achten muss, aber mir ist das entscheidende Detail nicht mehr eingefallen, warum das denn jetzt so war, wie es war. Und dann, als es dann am Ende noch wieder erklärt wurde, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war sehr, sehr, sehr schön. Auch die Hintergrundinformation dazu, man muss sagen, den Fall kann man als deutscher Fan nicht unbedingt lösen, nur als Japaner oder Amerikaner eventuell. Aber sehr schön auch, wie Bourbon und das FBI sich da immer gegenseitig in die Haare kriegen und ja, die Fetzen fliegen, sage ich mal, aber verbal. Ja, also fand ich sehr gut, sehr schön gemacht. Auch, dass Jodys Freundin da verwickelt ist und zwar ein bisschen was anderes gibt, also auch ja, bekannte Gesichter, sage ich mal, oder wichtigere Gesichter hineingezogen werden. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also volle Punktzahl hier an dieser Stelle. Der Prolog hat's in sich. Nicht wahr, Kevin? Ja, also es war gut. Mir hat gefallen, dass die Organisation auf Bourbon trifft. Entschuldigung, das FBI auf Bourbon trifft, ja. Ich liebe ja solche Momente immer. Vor allem, weil Kamel ja, wie schon angedeutet, ziemlich mit sich selbst kämpfen musste und auch ein paar Anspielungen gebracht hat auf vergangene Tage. Wahrscheinlich waren die nur 2 Tage her, wie wir vorhin angesprochen haben. Ja, ja, ja. Vergangene Tage passte also noch. Über 4,5 würde ich aber nicht hinausgehen. Da fehlt mir wahrscheinlich noch das, was ihr wisst, ihr Spoiler-Leute. Von daher, ja, 4 von 5. Aber meine Vorfreude auf Band 85 Die ist da. Ich denke, am Anfang von Band 85 zum Podcast dazu soll ich dir noch die Möglichkeit geben, deine heutige Bewertung zu überdenken. Ja. Dann siehst du es vielleicht also auch anders. Ich habe auch einfach mal nach dem heutigen Bandstand bewertet. Also sozusagen ohne Spoiler. Weil ich aber hast du trotzdem im Hinterkopf, muss man ja dazu sagen. Ja, also. Aber ich kann trotzdem da gut distanzieren. Also ja, Olli kann ja gut sehr unterscheiden. Gut los hier. Also wir haben ja schon viele Parteien. Man, das endet halt mit Jodi und dann ist sie weg und ich meine, ja, interessant und so, hurra, aber da steht auch Prolog, ja, schön, aber wovon und was ist los? Ja, das möchte ich noch wissen. Und das ist ja auch noch nicht abgeschlossen, doch, unser Prolog sozusagen. Ich muss ja immer noch sagen, mich ärgert es ja noch, dass sie bei Band 83 das Secret File, oder wie es am Ende hieß, mit reingebracht haben, wo ja das eine Kapitel fehlte, denn wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte man hier schon ein Kapitel aus Band 85 reinbekommen, oder das jetzt in Band 85 ist, und dann wäre aber die Post abgegangen. Also, das ärgert mich immer noch, bis heute, muss ich ja sagen, das werde ich in Band 85 auch nochmal sagen. Secret Report, die Geheimakte. Ja, Secret Report, ja. Secret File war ja was anderes. Aber hier hätte man ein Kapitel mehr drin gehabt und dann wäre es böser Cliffhanger gewesen. Das wäre ein extrem böser Cliffhanger gewesen, so aber jetzt haben die sich für den leichteren Fall entschieden. Naja. Ja, definitiv. Ich muss sagen, ich kann mich Kevin da so ein bisschen anschließen. Also ich weiß natürlich auch, wie es weitergeht, aber ja, wenn man dann dieses Ende hat, das ist, wie gesagt, kein guter Cliffhanger. Deswegen sind es der Fall, wie gesagt, man kann ihn als Deutscher irgendwie nicht richtig lösen. Mir ging es aber genauso wie dir, Philipp, mit diesem Detail, worauf es ankommt. Ich wusste, hatte das noch im Hinterkopf, aber ich konnte mich nicht mehr dran erinnern. Und dann habe ich auch überlegt, wie war das denn nochmal? Irgendwas war da beim Antwortbogen, ne? Aber man weiß nicht mehr genau was. Guckt die ganze Zeit drauf, was war denn da anders? Die Kreise sind daneben, aber ja, das kann ja passieren, ne? War doch irgendwas, ja, genau. Und man ist nicht drauf gekommen. Deswegen muss ich auch sagen, ich kann nur 4 bis 4,5 Stalker vergeben, weil die volle Punktzahl fürs Nonplusultra hat es trotz dieser Konfrontation nicht gereicht zwischen FBI und Bourbon. Aber was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen, also bewusst gelesen habt, da gab es einmal diese Szene, da war auch wieder eine kleine Konfrontation zwischen Bourbon und Jodi und Agent Camel. Und da sagte Bourbon, was sagt Ihr deutschstämmiger Kollege denn dazu? Ja, stimmt. Ist euch das auch aufgefallen? Ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt darauf anspielen wollte, dass er halt einfach groß ist und ein bisschen rustikaler wirkt oder weiß nicht. Fühlte ich mich erstmal ein bisschen beleidigt, dass wir Deutschen angeblich alle so aussehen wie Camel. Also. Ich weiß nicht, ob das was optisch ist. Ja, Megori hat ja gesagt, Verbrechervisage, naja. Ja, genau. Das fand ich ein bisschen komisch, da bin ich irgendwie drauf hängen geblieben, aber sonst, ja. Ja, vor allen Dingen, er kommt ja auch gar nicht aus Deutschland. Ja, eben. Aber man weiß es nicht. Er hat keine blonden Haare, ne? Und selbst wenn, woher wüsste dann Bourbon, dass er aus Deutschland kommt? Also, vielleicht weiß er mehr. Der Spürhund der Organisation. Da weiß ich nicht, was ich davon halte. Der sogar Ei hat entkommen lassen. Naja, okay, alles klar. Gut, dann sind wir durch. Jawohl. Ja. Langweilig. Aber wir haben noch, Olli, das würde dich sehr freuen, das Detektivlexikon. Ja. Wer wird denn da diesmal vorgestellt? Du hast doch sicherlich ein paar Informationen für die Hörer unseres Conancasts, nicht wahr? Ja, und zwar geht es diesmal um jemanden, den ich nicht kenne. Und ich weiß nicht, ob ihr, liebe Hörer, die gute Detektive kennt. Und zwar ist es Lisbeth Salander und sie wird beschrieben als ungewöhnlichste Meisterdetektivin, die es je gab. Sie ist gerade mal 24 Jahre alt und hat mit Piercings und Tätowierungen ein eher spezielles Aussehen, sage ich mal. Aber es wird dann halt wieder auf ihre Stärken in der Fallaufklärung hingewiesen. Sie hat ein fotografisches Gedächtnis und sie kann Informationen ans Tageslicht bringen, die sozusagen die eigentlichen Leute nicht mal mehr selber wissen. Also könnte durchaus interessant sein. Ja, auch Aoyama bringt am Ende wieder einen netten Hinweis, den wir alle befolgen sollten, nämlich dass Fast Food einen vorzeitigen Tod bedeutet. Also nicht immer Fast Food essen, sondern esst auch Äpfel. Bloß nicht zu Welcome Burgers, das ist schrecklich, ja. Ja. Ja, gut, soweit das Selektivlexikon. Im nächsten Band gibt es ja wieder ein neues Selektivlexikon. Ihr kennt das Ganze. Die Werbung und so weiter haben wir am Ende ja schon besprochen. Dann sind wir auch durch mit dem kompletten Band, schlagen ihn zu. Und dann möchte ich von euch wissen, wie ist denn eure abschließende Meinung zu Band 84 mit den vier wundervollen Farbseiten? Ja, also ich muss sagen, der Band hat mir im Großen und Ganzen gefallen. Es gab mal diese Schwäche zwischendurch mit diesem Detective Boys Fall, der mir nicht so gut gefallen hat. Aber sonst im Ganzen hat er mir doch gut gefallen. Die Farbseiten wunderschön, wirklich. Das kann man nochmal hervorheben. Nochmal der Hinweis: Wer die erste Auflage noch nicht hat und den Band noch nicht hat, sollte zuschlagen, schnell. Schnell. Weil, ja, es lohnt sich. Es sieht wirklich sehr gut aus. Und keine Und Mehrkosten. ja, und keine Mehrkosten. Hallo, das ist ja das Mehr. Verkaufsargument für Mehr. diesen Band. Für die erste Auflage. Ja, für die erste Wie ist es denn Auflage. in der zweiten Auflage? Sind dann einfach Schwarz-weiß, ja. die ersten Seiten einfach schwarz-weiß und das Layout ist aber genauso, wie es jetzt ist? Wahrscheinlich. Das wäre dann ja Ach so. schrecklich. Ja, Die aber das Seiten würde. vorangestellt, das ist doch Quatsch. Es Ich hoffe, dann würde ist. doch aber noch mehr kosten, das Ganze dann nochmal umzulegen. Aber es Oder? wäre ja Ja. schöner für alle danach folgenden Auflagen. Na, werden wir ja sehen, wenn die zweite Auflage raus ist. Ja. Dauert ja noch ein paar Wir Jährchen. informieren euch bei Genau, vollenews.org, nicht wahr? wir kaufen sie und machen einen Podcast drüber. Genau. Das? Ja, Genau. das nicht. Aber im News-Podcast findet es Erwähnung. Alles klar. Ja, ich gebe für den gesamten Band 4 Sterne, beziehungsweise 4 Farbseiten, weil für 5 hat es nicht ganz gereicht. Da hätte der Auftakt für den, dieser Prolog, hätte da ein bisschen besser, ja, diese Zusammensetzung besser sein können. Die Aufteilung, sage ich mal, der Kapitel, dann wären es 5 gewesen. Ah, die Fälle an sich gut, mit leider diesen kleinen Detective Boys Schwächen. Aber ansonsten, wie gesagt, 4 von 4 Farbseiten, wunderbar. Kann Da man auf jeden Fall lesen. stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich hatte ja auch am ersten, für den ersten Fall mit Shinichi 4 gegeben. Drachensteigen hatte ich auch 4. Der Tee-Party hatte ich auch 4. Der letzte dann 5. Also kleine Steigerung am Ende, aber insgesamt bleibe ich dann doch bei 4 von 5 Haien. Ja, Farbseiten sind ein besonderes Plus. Also Kaufempfehlung hier, trotz der nur 4 von 5 Haien. Absolute Kaufempfehlung der ersten Auflage muss man auf jeden Fall haben und auch von der Haupthandlung her mit Bourbon, FBI ist sehr wichtig, auch um den darauffolgenden Band zu verstehen, sonst wird es schwierig, kann ich schon mal spoilern. Ja. Spoiler. Ja, tut mir leid, Kevin, die Spoilerzone kommt heute nicht. Ja, also sehr, sehr empfehlenswert. Kaufen, kaufen, kaufen, muss ich diesmal sagen. Ja, in der ersten Auflage auch meines Erachtens absolut kaufenswert, aber auch darüber hinaus haben wir sehr solide Fälle dabei, die wir wirklich gut bewertet haben heute. Und die Haupthandlung, die ist ja sowieso wichtig und so wie ihr Band 85 schon. Ja, wie er mich schon drauf heiß macht, wäre Band 84 ein guter Einstieg, nehme ich an. Von daher auch mal kaufen, genießen, lesen und ins Regal stellen. Im besten Fall mit Farbseiten. Ja, die man aber im Regal nicht sieht, leider. Sonst müsste man das Cover ein bisschen umknicken, aber das will ja keiner. Oh Gott. Ja, und mit wie viel Bewertungspunkten bewertest du? 4. Vier? Reicht, ja. Also auch, ja. Aber die 5 sind's eben nicht. Also irgendwie nicht ganz, aber fast. Ne? Naja, ich Ja. bin ja noch dran. Ja, Olli, gib jetzt 3, komm. Oder 4 und eine zerbrochene Teetasse. Ja, die Richtung ist es schon eher. Also, ich finde den Band auf jeden Fall empfehlenswert, weil wir, wenn man mal ein bisschen groß streut, auch wieder alles mit dabei haben. Also Haupthandlung, bisschen Detective Boys Handlung, Kokoro Handlung, also Farbseiten, es ist wirklich viel dabei, es ist viel Spannendes dabei, was auch in Zukunft noch wichtig ist. Und ja, ja, von der Konzeption des Bandes halt ein bisschen anders diesmal, aber trotzdem ist das ja dann nicht weniger interessant. Ja, ich vergebe hier dann, so wie ich das sehe, die beste Bewertung in diesem Cast und gehe auf 4,5 von 5 Fischen. Weil ich finde, der Band ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, allein auch schon, ja, von der Hauptstory her, weil wir viele, ja, interessante Dinge erfahren, die halt auch in der Zukunft noch, denke ich mal, wichtig erscheinen. Was mich ja sehr gefreut hat, ich kenne viele Menschen, auch zum Beispiel bei Twitter, die auch Conan-Fans sind bei mir, aber jetzt nicht in der Lage sind oder sich nicht in der Lage fühlen, über 80 Bände zu verfolgen oder zu kaufen. Als wir dann von der Vorschau her gelesen haben, ja, Farbseiten nur in der ersten Auflage, die haben sich dann den Band gekauft. Und viele auch noch 83 dazu, weil, Chinichi, ne? genau, Penta Aquarium, der Fall beginnt ja dort. Und die waren begeistert. Also haben sie vorher nicht erwartet und erwarten sowieso nicht und nicht gesehen. Ja, man Ja. muss ja auch sagen, man steht ein bisschen unter Druck, wenn man hört, die nur die Erstauflage ist mit Farbseiten und man kennt es ja, so du hast ja mal erzählt, Philipp, als die Special Black Edition auf einer Convention wirklich schnell vergriffen war und von daher bin ich auch möglichst schnell los, um mir den Band zu sichern. Da kommt es wirklich auf jede Sekunde an. Du musst so schnell rennen wie Kokoro zu Eri ins Krankenhaus in etwa. Nein, Oder okay. eher Kokoro in die Pachinko-Halle. Ja, Der macht mir schneller. da ist er wahrscheinlich, oder auf dem Pferd am besten noch, zum Jedenfalls Pferderennen. war ich genauso glücklich wie er, als ich den Band in den Händen hielt. Ja. Und die Farbseiten saß, ne? Ja. Ja, gut. Dann sind wir auch am Ende des heutigen Podcasts hier angekommen. Ich denke, die Empfehlung ist klar. Wir alle waren bei 4 bis 4,5. Punkten von 5. Durchgängig eine Kaufempfehlung, also waren uns sehr einig heute. Darf ja auch mal sein. Das war's dann mit dem 86. Conan-Cast zu Band 84. Ihr hört uns dann zu den nächsten Manga-Bänden wieder, wie ihr es gewohnt seid. Vorher noch die Verweise: conanwiki.org, unser Wiki, conanforum.org, unser Forum, conannews.org, unsere Newsseite, facebook.com/conannews, unsere Facebook-Seite, twitter.com/conannews, unsere Twitter-Seite, instagram.com/conannews, unsere Instagram-Seite, youtube.com/conannews, unsere YouTube-Seite. Das war's dann, glaube ich, auch schon. Habe ich was vergessen? Nein, wie Nichts immer. Wichtiges, nein. Okay, alle Links auch nochmal auf conannews.org. Ich sage danke fürs Zuhören, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Huhu! Jetzt können wir den Witz noch bringen. Ja, Olli, los. Bring den Witz. Soll ich das machen? Der war noch gar nicht, Kevin. Oh, Du bist zu früh. Gut, dann würde ich sagen, schlagen wir den Band mal auf und fangen mit Aoyamas Einleitungsworten an, die wir diesmal am Ende finden. Ja, nachdem wir den Einleitungsworte jetzt ausreichend besprochen haben, ja, ist der Band zu Ende, würde ich sagen, ist der Cast vorbei, ne? Kürzester Podcast aller Ja. Zeiten. Dann Ja, hat tschüss, Spaß Leute, gemacht. und bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt kommen die Verweise. Die Verweise, ne? Die flassen ja auch aus, soll ja der kürzeste Podcast werden. Ja. Stopp, der Podcast gilt.